Kapitel 5, Übung A14. Hören und lesen Sie den Dialog. Wie war dein Tag heute, Paul? Ach, er war schrecklich. Alles ist schief gegangen. Zuerst habe ich meine E-Mails gelesen, wie immer. Danach habe ich die Firma Copo angerufen. Aber es war niemand im Büro. Um 11 Uhr bin ich zum Flughafen gefahren. Bist du mit dem Auto gefahren? Ja, aber ich bin nicht pünktlich auf dem Flughafen angekommen. Ich hatte kein Benzin mehr. Du hattest kein Benzin mehr? Und was hast du gemacht ohne Benzin? Ich bin zu einer Tankstelle gelaufen und habe Benzin gekauft. Ich war 13 Uhr auf dem Flughafen, aber die Gäste aus Italien waren nicht mehr da. Das ist ja furchtbar. Dann bin ich wieder zurückgefahren. Waren die Gäste schon im Büro? Ja, und um 14 Uhr hat die Besprechung angefangen. Und du hast den ganzen Tag nichts gegessen? Nein. Ach, du Armer.